Die Profile sind jedenfalls keine Orte der Vergänglichkeit, die eine Art Erinnerung oder Gedächtnis ermöglichen, sondern vielmehr von andauernden, punktuellen Gegenwartsinszenierungen geprägt. Der Kampf um eine kohärente Selbsterzählung im Digitalen muss unter diesen Voraussetzungen in Authentizitätskonflikte münden, und niemand wüsste besser davon zu erzählen als ein 13-jähriges Mädchen namens Kayla. Morgens spielt ihr Smartphone einen fröhlichen Popsong, um sie für die Schule zu wecken. Sie steht auf, öffnet ein YouTube-Schmink-Tutorial und deckt sich das Gesicht, der Anleitung der Influencerin folgend, mit Schwämmchen und Make-up ab. Schnitt. Sie richtet ihr Bett ein, legt sich hin und macht ein paar Selfies mit Snapchat-Filtern, die ihr Hasenohren verleihen. Schnitt. Sie versucht beim Posieren cute auszusehen. Schnitt. Wir sehen Kayla, wie sie auf den Boden schauend durch die Flure schleicht und dabei versucht, so unauffällig und unbemerkt wie möglich durch ihren Schulalltag zu huschen. Schnitt. Kayla nimmt daheim eine YouTube-Episode mit dem Titel Being Yourself auf. Sie schaut direkt in die Webcam, begrüßt ihre Zuschauer mit dem quirligen YouTuber-typischen Hey Guys und fragt diese, wie auch sich selbst, was bedeutet es, du selbst zu sein? Bin ich nicht immer ich selbst? Ich denke, man selbst zu sein bedeutet, sich nicht zu verändern. Kayla ist die Heldin des bemerkenswert präzise beobachteten Coming-of-Age-Films Eighth Grade von 2018 des Stand-up-Comedians Bo Burnham. Während wir Kaylas Versuche beobachten, anderen durch ihre Videos dabei zu helfen, selbstbewusster zu werden, stellen wir fest, sie gibt sich diese Ratschläge selbst. Die Videos sind eine öffentliche Selbstaffirmation. Man könnte auch sagen, ein Social-Media-Coming-of-Age. Die Protagonistin erlebt eine autodidaktische Initiation in die Welt des digitalen Selbsterzählens.